Von den Wohltaten, sechstes Buch, 7-14. 7. Deine Miene, deren Leitung ich zu folgen mich verbindlich gemacht habe, zieht sich in Falten, und du runzelst die Stirn, als gehe ich zu weit. Es ist mir, als sagtest du, wie denn gehst du so weit rechts ab? Da lenke den Lauf her, halt dich ans Ufer. Nun, ich halte mich ja so viel möglich daran. Glaubst du nun aber, es sei darüber genug, so geh ich auf das über, ob man demjenigen zu Dank verpflichtet sei, der uns, ohne dass er's wollte, genützt hat. Ich hätte diese Aufgabe deutlicher stellen können, wenn nicht der Satz etwas unklar sein müsste, damit die alsbald folgende Unterscheidung an den Tag legte, es handle sich um zweierlei, ob wir dem Dank schuldig seien, der uns nützte, ohne es zu beabsichtigen, und ob dem, der uns nützte, ohne es zu wissen. Denn dass uns einer nicht verbindlich macht, der uns gezwungen Gutes tat, ist zu offenbar, als dass ein Wort darüber zu verlieren wäre. Auch diese Untersuchung wird leicht ins Reine zu bringen sein, und wenn ja sonst noch eine ihr ähnliche Frage aufgeworfen werden könnte, falls wir unser Nachdenken von mehreren Seiten auf diesen Gegenstand richten sollten. Eine Wohltat findet nicht statt, wenn nicht fürs Erste bei derselben auf irgendeine Weise der Gedanke sich auf uns richtet und ferner dieser Gedanke ein freundschaftlicher und wohlwollender ist. So danken wir zum Beispiel den Flüssen nicht, obwohl sie entweder große Fahrzeuge tragen und zur Herbeischaffung von Vorräten in reichlichen und nie versiegenden Strömungen laufen oder fischreich und lieblich durch fette Auen strömen. Auch meint niemand, er habe dem Nil eine Wohltat zu danken, ebenso wenig, als dass man einen Hass auf ihn zu werfen habe, wenn er im Unmaß überströmt und lange nicht in sein Bett zurückkehrt. So erweist auch der Wind keine Wohltat, wenn er schon sanft und günstig in die Segel bläst, und die Speise nicht, wenn sie schon so nützlich und gesund ist. Denn wer mir eine Wohltat erweisen soll, der muß mir nicht nur nützen, sondern den Willen dazu haben. Deshalb hat man auch den sprachlosen Tieren nicht zu danken, und doch, wie viele hat schon die Schnelligkeit eines Rosses aus Gefahren herausgerissen, auch den Bäumen nicht, und doch, wie viele von Hitze erschöpft hat der Schatten ihrer Äste gedeckt. Was liegt aber daran, ob mir einer nützte, der es nicht wußte oder der es nicht wissen konnte, da im einen wie im andern Falle das Wollen fehlte? Und was ist's denn für ein Unterschied, ob du vollends haben willst, ich soll einem Schiff oder einem Fuhrwerk oder einer Lanze eine Wohltat verdanken oder einem Menschen, der ebenso wenig wie diese die Absicht hatte, mir wohl zu tun, sondern mir nur durch Zufall genügt hat. 8. Man empfängt wohl manchmal eine Wohltat, ohne es zu wissen, aber in keinem Falle von einem solchen, der nichts davon weiß. gleichwie manchen etwas Zufälliges heilt, ohne dass es deshalb ein Mittel ist und es einem Ursache der Genesung werden kann, wenn er bei großer Kälte in einen Fluss gefallen ist, gleichwie manche durch Geißelhiebe vom viertägigen Fieber gekommen sind und eine plötzliche Furcht, welche die Aufmerksamkeit auf andere Angelegenheiten wandte, die verdächtigen Stunden unvermerkt vorbeistreichen machte, ohne dass dergleichen Dinge, obwohl sie zur Rettung dienten, eine Kur sind. So nützen uns manche Menschen, ohne dass sie es wollen, ja, weil sie das Gegenteil wollen. Deshalb haben wir ihnen aber doch keine Wohltat zu danken, weil das Schicksal ihre verderblichen Plane uns zum Besten gelenkt hat. Oder meinst du denn, ich habe einem Menschen etwas zu verdanken, dessen Hand, während es auf mich abgesehen war, meinen Feind traf, der mir geschadet haben würde, wenn jener nicht gefehlt hätte? Schon manchmal hat einer, der dem Angeklagten doch Feind war, durch einen offenbar falschen Schwur auch den wahrhaftigen Zeugen die Glaubwürdigkeit entzogen und den Angeschuldigten, als wäre er das Opfer einer Partei, zum Gegenstande des Mitleids gemacht. Manche hat gerade die Macht, die ihnen so drückend war, gerettet, und Richter haben manchen, den sie dem Rechte nach verdammen sollten, darum nicht verdammen wollen, weil sie sich beliebt zu machen suchten. Doch haben diese dem Angeklagten nicht eine Wohltat erwiesen, obschon sie ihm nützten, denn es kommt darauf an, wohin ein Geschoss gerichtet war, nicht wohin es traf. Und den Unterschied zwischen Wohltat und Kränkung begründet nicht der Erfolg, sondern die Gesinnung. Während mein Gegner sich in Widersprüche verwickelt und bei dem Richter durch übermütiges Betragen anstößt und macht, dass meine ganze Sache auf eines Zeugen Mund beruht, so hat er freilich meinem Prozess eine für mich günstigere Stellung gegeben. Allein ich frage nicht danach, ob es mein Vorteil ist, dass er einen Fehler beging. Sein Wille war doch gegen mich. 9. Dass ich dankbar sei, dazu gehört nur, dass ich bereit bin, das Nämliche zu tun, was der andere wollen musste, um mir eine Wohltat zu erweisen. Ist es nicht die größte Unbilligkeit, einen zu hassen, von dem man in einem Gewühle von Menschen getreten oder bespritzt oder auf die Seite gestoßen worden ist? Und siehe, gerade das macht, dass man sich, obwohl die tätliche Beleidigung geschehen ist, über ihn nicht beklagt, weil er nicht wusste, was er tat. Aus dem nämlichen Grunde hat jener keine Wohltat erwiesen und dieser keine Beleidigung zugefügt. Den Freund wie den Feind macht nur die Gesinnung aus. Wie manche sind durch Krankheit vom Kriegsdienst frei geworden. Manche hat ein Gegner durch einen Prozess abgehalten, sonst wären sie gerade in den Einsturz ihres Hauses hineingelaufen. Manche sind durch einen Schiffbruch so glücklich gewesen, den Händen der Seeräuber zu entgehen. Solchen Umständen haben wir doch nicht Verbindlichkeit wie für eine Wohltat, weil der Zufall ja doch nichts von Diensterweisungen weiß. Und ebenso wenig einem Gegner, dessen Prozess uns gerettet hat, während er selbst uns plagt und vor Gericht hinstellt. Wohltat ist nur, was vom guten Willen ausgeht und wovon derjenige etwas weiß, der sie erweist. Hat mir einer genützt, ohne es zu wissen, dem habe ich nichts zu verdanken. Hat er mir genützt, während er mir zu Schaden beabsichtigte, so will ich's auch machen wie er. 10. Kehren wir zu unserem Ersten zurück. Um mich dankbar zu beweisen, willst du, dass ich etwas tue. Der andere aber hat mir eine Wohltat zu erzeigen in den angeführten Fällen nichts getan. Kommen wir auf den zweiten, so soll ich, wenn du verlangst, dass ich einem solchen Dank erstatte, aus freiem Entschlusse vergelten, was ich von dem andern empfing, ohne dass er's wollte. Und was soll ich von dem dritten reden, der aus einem Beleidiger zufällig mein Wohltäter wurde? Soll ich dir eine Wohltat zu verdanken haben, so ist's nicht genug, dass du sie mir erweisen wolltest. Wolltest du's aber nicht, so ist das gerade genug, mich der Dankespflicht zu entheben. Der bloße Wille macht noch keine Wohltat aus. Was aber noch keine Wohltat wäre, wenn es bei dem besten und vollkommensten Willen nur an Mitteln und Gelegenheit fehlte, das ist denn auch keine Wohltat, wenn dem Zufall kein Wille vorangegangen ist. Du musst mir nicht nur genützt haben, wenn ich dir dafür verbindlich sein soll, sondern es muß deine Absicht gewesen sein. 11. Kleanthes bedient sich folgendes Beispiels. Ich habe zwei Knaben ausgeschickt, um den Plato zu suchen und aus der Akademie zu holen. Der eine hat die ganze Säulenhalle durchspäht und ist auch an andern Orten herumgelaufen, wo er dachte, dass jener gefunden werden könnte, und ist nicht minder müde als unverrichteter Dinge nach Hause zurückgekommen. Der andere ist bei dem nächsten besten Gaukelspiel stehen geblieben, und während er herumschweifend und herumstreichend sich an Kameraden hängt und spielt, trifft er, ohne ihn gesucht zu haben, den Plato, der gerade vorbeigeht. Den ersten Knaben, sagt er, werde ich loben, weil er, so viel an ihm lag, getan hat, was man ihn geheißen. Den andern, dessen Trägheit ein Glück war, werde ich züchtigen. Der Wille ist's, der nach unsern Grundsätzen einen Liebesdienst begründet, wie der Wille beschaffen sei, darauf ist zu achten, wenn ich schuldig und verbindlich sein soll. Nicht genug ist das Wollen, wenn es ohne Erfolg war. Nicht hinreichend ist der geleistete Nutzen, wenn der Wille nicht dabei war. Denn setze den Fall, es habe einer ein Geschenk machen wollen, aber es nicht wirklich gemacht. So hab ich zwar seinen guten Willen, eine Wohltat von ihm habe ich nicht. Diese vollständig zu machen, dazu gehört die Ausführung und der gute Wille zugleich. So wie ich demjenigen, der mir Geld leihen wollte, aber mir keines gab, nichts schuldig bin, so werde ich einem, der mir eine Wohltat erweisen wollte, aber es nicht konnte, zwar gut sein, aber nicht verbunden. Auch werde ich es darauf anlegen, ihm einen Dienst zu leisten, wie er es auch mir wollte. Übrigens, wenn ich von den Umständen mehr begünstigt etwas für ihn tue, so ist es eine Wohltat, was ich ihm erweise, nicht Dankerstattung. Er wird dann mir Dank schuldig sein. Da fängt es an, von mir an ist zu zählen. 12. Ich merke wohl, was für eine Frage du jetzt behandelt wünschest. Du brauchst dich nicht auszusprechen, deine Miene redet. Wenn einer willst du fragen, um sein Selbstwillen uns Nutzen geleistet hat, hat man dem etwas zu verdanken? Denn darüber höre ich dich oft klagen, dass die Menschen manches für sich selbst tun, aber es andern aufrechnen. Ich werde dir darauf antworten, mein Liberales, aber zuvor will ich diese Frage abteilen und einen Unterschied machen zwischen dem, was billig und was unbillig ist. Es ist nämlich ein großer Unterschied, ob uns jemand eine Wohltat erweist um sein Selbstwillen oder um unsertwillen oder um seinet und unsertwillen zugleich. Wer es ganz auf sich absieht und uns nur darum nützt, weil er anders sich selbst nicht nützen kann, den betracht ich wie einen, der für sein Vieh um Winter- und Sommerfutter besorgt ist oder der seine Gefangenen, um sie besser an Mann zu bringen, weidlich nährt und Mastochsen auffüttert und striegelt oder wie einen Fechtmeister, der seine Leute tüchtig schult und herausputzt. Es ist, wie Kleantes sagt, ein himmelweiter Unterschied zwischen Wohltun und Spekulieren. 13. Auf der anderen Seite bin ich aber auch nicht so unbillig, dass ich demjenigen nichts zu danken haben wollte, der, indem er mir nützlich war, auch zugleich seinen eigenen Vorteil dabei hatte. Ich verlange nicht, dass er auf mich Bedacht nehme, ohne Rücksicht auf sich. Im Gegenteil, ich wünsche sogar, dass eine mir erwiesene Wohltat dem Geber wohl noch in einem höheren Grade nützlich werde, wenn nur der, welcher sie mir erwies, dabei uns beide im Auge hatte und zwischen mir und sich selbst teilte. Mag er selbst auch die größere Hälfte in Besitz nehmen, wenn er mich nur als Teilnehmer gerechnet, wenn er nur an beide gedacht hat. Ich wäre undankbar, nicht nur ungerecht, wenn ich mich nicht freuen würde, dass das, was mir vorteilhaft war, auch ihm Nutzen brachte. Es verrät ein sehr übelwollendes Herz, wenn man nur das Wohltat nennen will, was dem Geber in irgendeinem Maße Schaden bringt. Ganz anders werd ich mit dem reden, der um sein Selbstwillen mir eine Wohltat erweist. Ich bin für dich zum Mittel geworden, Warum sagst du denn, du habest mir genützt, statt zu sagen, ich dir? Nimm den Fall an, entgegnet man, ich könne unter keiner andern Bedingung ein obrigkeitliches Amt erlangen, außer ich kaufe aus einer großen Anzahl Gefangener 10 gefangene Mitbürger frei. Wirst du mir nichts zu danken haben, wenn ich dich aus Knechtschaft und Ketten befreie? Und doch tue ich's um meinetwillen. Dagegen erwidere ich, in jenem Falle tust du einiges um deinet, einiges um meinetwillen, um deinetwillen, dass du ein Lösegeld aufwendest. Für deinen Zweck brauchst du weiter nichts als loszukaufen, sei es, wer es wolle. Dank schuldig bin ich dir daher nicht dafür, dass du die Loskaufungssumme aufwendest, sondern dass du eine Wahl triffst. Du konntest ja durch die Loskaufung eines andern denselben Zweck erreichen wie durch meine. Den Nutzen der Handlung teilst du mit mir und gibst mir an einer Wohltat teil, die uns beiden nützt. Du ziehst mich andern vor. Dies tust du ganz um meinetwillen. Würde dich also die Loskaufung von 10 Gefangenen zum Prätor machen, es wären aber unser nur 10 Gefangene, so würde keiner von uns dir etwas zu danken haben, weil du keinem etwas aufzurechnen hättest, was nicht mit deinem Vorteil in Verbindung stände. Ich bin kein neidischer Ausleger einer Wohltat und will nicht haben, sie soll nur mir erwiesen sein, sondern dir mit. 14. Wie aber, fragt man, wenn ich eure Namen hätte in den Lostopf werfen lassen und dein Name wäre gezogen worden unter den Loszukaufenden, hättest du mir dann nichts zu verdanken? Ja, wohl etwas, aber nicht viel. Ich will mich erklären, wie ich das meine. Etwas tätest du im angeführten Falle mir zulieb, dass du mir nämlich das Glück der Befreiung möglich machst. Dass mein Name gezogen wurde, das habe ich dem Schicksal zu danken, dass er gezogen werden konnte, dir. Den Zugang zu einer Wohltat von dir hast du mir geöffnet. Den größern Teil davon habe ich dem Glücke zu danken, allein dir gerade das, dass ich dem Glücke Schuldner werden konnte. Gar nicht einlassen will ich mich auf diejenigen, bei deren Wohltat es auf Lohn abgesehen ist. Wer auf solche Weise etwas tut, bringt gar nicht in Anschlag wem, sondern nur, um welchen Preis er etwas leisten werde, was in jeder Hinsicht aus eigennützigen Absichten geschieht. Es verkauft einer an mich Getreide. Ich kann nicht leben, wenn ich es nicht zu kaufen bekomme. Deshalb habe ich ihm aber doch nicht das Leben zu verdanken. Es war ja ein Kauf. Ich bringe auch nicht in Anschlag, wie notwendig es mir war. Da ich ohne dasselbe nicht hätte leben können, sondern wie ich deshalb so ganz keinen Dank dafür schuldig bin, weil ich es ohne Kauf ja gar nicht bekommen hätte und Beim Einführen desselben hat doch wohl der Händler nicht gedacht, wie viel Hülfe er mir dadurch verschaffen werde, sondern wie viel Gewinn sich. Was ich gekauft habe, dafür bin ich keinen Dank schuldig.